Die sieben wanderten einen niedrigen Hügelkamm entlang. Jeden Gegenstand, den sie fanden, prüften sie aufmerksam. Sie sprachen kaum miteinander. In der Ferne verloren sich die Hügel im Dunst. Überall wuchsen grüne Flechten, überwucherten den Erdboden wie ein verfilzter Teppich. Wade Fraser bückte sich und hob ein schneckenähnliches Tier auf. »Das hier ist echt. Ich meine, es lebt.« Ignaz Thug hielt einen Schwamm hoch, den er aus einer Schlammpfütze gefischt hatte. »Der dagegen ist künstlich. Es gibt allerdings auch natürliche Schwämme auf Delmark O. Und diese Dinger da sind ebenfalls Fälschungen.« Er zog eine sich windende, salamanderartige Kreatur aus dem Wasser, die wütend mit ihren Beinchen strampelte. Mit einer schnellen Bewegung riss Thug dem Wesen den Kopf ab. Es erschlaffte zwischen seinen Fingern. »Eine rein mechanische Konstruktion. Seht euch die Verdrahtung an.« Er steckte den Kopf wieder an und sofort begann das Tier auch wieder heftig um sich zu schlagen. Thug warf es in den Tümpel zurück. »Wo ist denn jetzt dieses Gebäude?« fragte Mary Morley ungeduldig. »Es scheint seinen Standort zu ändern«, erwiderte Maggie Walsh. »Das letzte Mal wurde es hinter den Geysiren und dem Sumpf gesehen. Diesmal ist es vermutlich woanders.« »Wir könnten das aber als Ausgangspunkt verwenden«, warf Betty Jo Byrne ein. »Wenn wir die Stelle erreichen, wo es zuletzt stand, schwärmen wir in verschiedene Richtungen aus. Zu dumm nur, dass wir keine Intercoms dabei haben. Das wäre jetzt sehr nützlich gewesen.« »Ruhen wir uns ein wenig aus«, schlug Maggie vor. Ihre Miene war noch immer bedrückt. Sie schien sich von dem Schock, den Susies Tod verursacht hatte, viel langsamer zu erholen als die anderen. »Ich glaube, ich weiß, was Mr. Russells geheime Leidenschaft ist«, meldete sich Fraser auf seine gewohnt provozierende Weise. »Meinen Beobachtungen zufolge ist er ein Sauberkeitsfetischist.« Mary Morley sah den Neuankömmling verblüfft an. »Wirklich?« »Ja, er hat recht.« Russell lächelte. Seine Zähne waren makellos weiß, wie bei einem Schauspieler. Sie gingen weiter, und nach einer Weile kamen sie zu einem breiten Fluss, an dessen Ufer sie Halt machten. »Hm, wir werden wohl am Fluss entlang gehen müssen«, sagte Thug stirnrunzelnd. »Ich war schon mal in der Gegend hier, doch da habe ich keinen Fluss gesehen.« Fraser kicherte. »Der ist speziell für Sie angelegt worden, Morley. Als Trost sozusagen, weil Sie ja Meeresbiologe sind.« Maggie wandte sich dem Psychiater zu. »Was für eine sonderbare Bemerkung. Wollen Sie damit sagen, dass sich die Landschaft unseren Erwartungen entsprechend verändert?« »Das sollte ein Scherz sein.« »Woher kommen Sie eigentlich, Russell?« fragte Morley. »Von Alpha Centauri 8.« »Ziemlich weit von hier«, bemerkte Fraser. »Ja.« Russell nickte. »Deshalb bin ich ja so spät hier eingetroffen. Ich war fast 3 Monate lang unterwegs.« »Das heißt, dass Sie lange vor mir Ihre Versetzung erhalten haben«, sagte Morley. »Lange vor uns allen.« Fraser musterte Russell, der etwa einen Kopf größer war als er. »Ich frage mich, wozu wir hier einen Ökonomen brauchen. Auf diesem Planeten gibt es keine Ökonomie.« »Mir scheint, niemand von uns ist für diesen Planeten qualifiziert«, sagte Maggie. »Unsere Fähigkeiten finden hier keine Verwendung, als wäre es egal, was wir können. Ich glaube nicht, dass wir danach ausgewählt wurden.« »Das liegt ja wohl auf der Hand. Da ist das Gebäude«, sagte Betty Jo in diesem Moment.